Anlässlich des 56. Jahrestages des Beginns der Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il brachte die pakistanische Internetzeitschrift Global Affairs August-Ausgabe auf 5 Seiten einen Sonderbeitrag. Es erschienen dabei die Fotos von Genossen Kim Jong-il und Kim Jong-un.